Annette Riedel ist unsere Korrespondentin in Brüssel. An Sie die Frage: Alexis Tsipras warnt vor einem Zerfall der Europäischen Union. Aber betreibt er diesen Zerfall nicht selbst, wenn er Staats- und Regierungschefs südlicher Mitgliedstaaten in Athen versammelt? Ja, erstmal nicht unbedingt. Es ist an sich nichts Ungewöhnliches, dass sich die EU-Staats- und Regierungschefs in verschiedenen Gruppierungen, die sich zum Teil dann auch überschneiden, vor Gipfeln oder zwischen Gipfeln treffen und nicht nur bilateral. Meistens treffen sie sich dann themenorientiert oder interessenorientiert. Und das konnte man auch in den letzten Wochen ganz gut beobachten, dass vor dem Sondergipfel in Bratislava nach dem Brexit-Votum der Briten beispielsweise sich die sozialdemokratischen Regierungschefs getroffen haben. Es haben sich die Außenminister in dem Fall der Gründungsstaaten der EU getroffen. Wie gesagt, es ist üblich, vor jedem Gipfel treffen sich auch immer die jeweiligen Staats- und Regierungschefs der Parteifamilien. Es geht immer darum, dass man versuchen will, den eigenen Einfluss entlang der eigenen politischen Haltung zu vergrößern. Und solange das jetzt am Ende trotzdem zu gemeinsamen Beschlüssen kommt, ist das jetzt nicht unbedingt ein Indiz für den Zerfall. Die Visegrad-Gruppe ist eine andere Gruppe. Vielleicht lohnt es sich mal, auf die zu schauen, denn jahrelang war die in der Versenkung, eher ein Papiertiger. Für die Mitgliedstaaten Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn ist die Visegrad-Gruppe aber derzeit ein wichtiges Forum, um in der EU Position zu beziehen. Wie stark, Annette Riedel, ist der Einfluss dieser Visegrad-Gruppe? Also in der Tat, seit 25 Jahren gibt es sie. Es ist eigentlich eher so eine Art Gelegenheitskoalition gewesen. Derer gibt es immer mal wieder entlang von Themen und Interessen, wie ich gesagt habe, in der EU. Welche aber in diesem Fall trifft man sich, obwohl die politischen Parteifamilien beide vertreten sind. Also zwei sind nationalkonservativ regiert, Polen und Ungarn, und Tschechien und die Slowakei eher politisch links regiert. Aber man trifft sich in der Ablehnung der Flüchtlingspolitik. Man ist gegen eine Umverteilung von Flüchtlingen. Ungarn klagt ja sogar vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen. Und da findet man sich an diesem Punkt jetzt zusammen und will seinen Einfluss geltend machen in den Diskussionen, die es in Bratislava und darüber hinaus geben wird. Also durchaus eine Interessensgruppe, eine Koalition, die sich in einem Thema jedenfalls bildet. Ist es, Annette Riedel, Sie haben schon einige Gruppen genannt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis dann auch neue Gruppen entstehen, zum Beispiel die der nordischen Länder? Das ist gut möglich, aber wie gesagt, es hat immer etwas damit zu tun, ob man sich entweder mit seinen politischen Vorstellungen zusammenfindet oder entlang eines bestimmten Interesses. Es gibt zum Beispiel auch die Gruppe der Donauanrainerländer, wo man sich dann punktuell an bestimmten, bei bestimmten Aspekten findet. Und sie gewinnen immer dann Gewicht, wenn das eben übereinstimmt mit der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung, dann treffen sich politische Interessen und Themenorientiertes. Ob das für die Nordländer der Fall sein wird, das kann man nur vermuten, aber ich sehe es im Moment nicht. Der französische Präsident Hollande ist in Athen zu Gast und auch der italienische Premier Renzi. Beide sind ganz privilegierte Ansprechpartner für die Bundeskanzlerin, gehören sozusagen, ich will es mal so ausdrücken, zu einem Führungsgremium, zu einer Avantgarde der Union. Warum reisen beide trotzdem nach Athen? Es ist ein gutes Beispiel für das, was wir jetzt schon besprochen haben. Sie gehören beide der gleichen Parteienfamilie an. Sie haben ähnliche Vorstellungen, welche Lehren aus dem Brexit aus ihrer Sicht zu ziehen sind. Und ihr Credo ist Wachstum, Wachstum, Wachstum über alles. Mehr investieren als sparen und auch mehr Vergemeinschaftung von Sozialpolitik und Schuldenpolitik. Italien rückt zudem, wenn die Briten tatsächlich die EU verlassen haben, sozusagen in die Runde der großen drei auf. Und in diesem Zusammenhang trifft man sich. In diesem Zusammenhang, wie weit können Frankreich und Italien diese Forderung, die natürlich auch aus Griechenland immer wieder kommt, mehr Wachstum, weniger Sparen, unterstützen? Na, ich glaube, die sind sich da wirklich ziemlich einig in ihren Forderungen. Übrigens haben auch Hollande und der italienische Regierungschef Renzi häufiger schon gesagt, dass ein Ende haben muss mit der Sparpolitik à la Deutschland, nicht nur, aber doch stark vertreten durch die Bundesregierung. Alle drei haben aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlich starkem Maße Probleme, die Kriterien des Stabilitätspakts einzuhalten. Also Haushaltsdefizite sind zu hoch, Schuldenstand ist zu hoch. Und sie haben allesamt, auch wie die meisten anderen Südstaaten, Staaten die enorm hohe Jugendarbeitslosigkeit im Nacken und sie werden versuchen, gerade letzteres Thema auf alle Fälle als einen der Mittelpunkte bei den Beratungen des Gipfels in Bratislava haben zu wollen. Das waren Einschätzungen unserer EU-Korrespondentin Annette Riedel aus Brüssel. Vielen Dank.